beleckt, Kuhmuckel versteckt und niemand was merkt. Oh, das reicht sich ja und das ist eigentlich gut. Der kleine Kobold Pumuckl hat eine besondere Vorliebe für alles, was glitzert. Christbaumkugeln zum Beispiel und Silberpapier, ganz gleich, ob das von einer Zigarettenpackung oder von einer Schokoladentafel stammt. Wenn er Silberpapier erwischt, dann knistert er damit und knüllt es zu Kugeln oder er streicht es glatt und stopft es in seine kleine Kommode, bis sie davon überquillt. Es ist also kein Wunder, dass der kleine Kobold hell entzückt war, als er mit dem Meister Eder an einem Kunstgewerbeladen vorbeikam, in dem Fantasieblumen aus Silberpapier ausgestellt waren. Natürlich nicht aus Schokoladensilberpapier, sondern aus Metallfolien, aber das ist für einen Kobold nicht wichtig. Es war gut, dass gerade niemand in der Nähe war, denn der Pumuckl schrie mitten auf der Straße: Ui, ui, schau, schau, Silberblumen, Glitzer Silberblumen. Mhm, ja, ja. Halt, halt, halt, halt, nicht weiterlaufen, da muss man doch stehen bleiben. Okay, komm. Da muss man so lange stehen bleiben, also vielleicht muss man da sogar immer stehen bleiben. Nein, Pumuckl, komm, meine Arbeit wartet ja, daheim. Lass ruhig warten, Arbeit wartet immer sehr gerne. Ja. Aber Silberblumen, oh, Silberblumen mögen gar nicht warten. Da muss man nämlich gleich in den Laden hineingehen und eine Silberblume kaufen. Nein, nein, das muss man bestimmt. Doch, doch, das muss man ganz bestimmt, weil ich die nämlich über meinem Bett haben muss, wie an Weihnachten die Christbaumkugel. Ja, jetzt ist aber nicht Weihnachten. Nein, jetzt ist eben Silbernachten und da muss man unbedingt eine Silberblume haben, eine Silberblume. Silbernachten gibt's nicht, Pumuckl. Doch, wenn die Leute in den Läden Nikoläuse ausstellen, dann ist Nikolaus. Ja. Wenn sie Osterhasen ausstellen, dann ist Ostern. Wenn sie Maikäfer ausstellen, dann ist Mai. Wenn sie Weihnachtssachen ausstellen, dann ist Weihnachten. Und wenn sie Silberblumen ausstellen, dann ist gar nichts. Das ist bloß eine Dekoration. Gut, dann feiern wir eben Dekoration. Nein, das feiern wir nicht. Wir feiern gar nichts. Wir gehen heim. Komm, Pumuckl, komm. Nein, nein, ich kann jetzt nicht heimgehen. Dann lass ich dich da stehen und gehen allein. Dann stehe ich und wenn es regnet und wenn es schneit, dann regnet es mich zu und ja, dann schneit es mich zu und ich ja, bin nie wieder lustig. Also pass auf, ich mach dir einen Vorschlag, Pumuckl. Schau dir die Silberblumen genau an und daheim, da ist so viel Silberpapier. Da machst du dann selber Silberblumen. Ja, aber die riechen alle nach Käse. Nein, die glitzern über dein Bettel genauso wie die da. Die riechen gar nichts. Die sind vielleicht noch viel schöner. Ja, aber die können doch gar nicht so schön glitzern. Freilich, Silber ist Silber. Ich zeig dir's, wie man Blumen draus macht. Du, zeigst du mir's wirklich? Ja, freilich zeig ich dir's. Und wir machen ganz viele Blumen. Sie 17, 80 Stück. Ja, von mir aus 17, 80 so. Und jetzt komm, bitteschön. Dieses Versprechen veranlasste den Pumuckl tatsächlich, sich von dem Schaufenster zu trennen. Aber wenn der Meister Eder gedacht hatte, damit schnell an seine Arbeit zu kommen, dann hatte er sich geirrt. Denn kaum zu Hause bestand der Pumuckl darauf, dass der Meister Eder ihm zeigte, wie man Silberblumen macht. Nun, versprochen ist versprochen. Und so drehte der Meister Eder in aller Eile aus Silberpapier eine Art Blume zusammen. Nicht sehr kunstvoll, aber das Gebilde sah immerhin wie eine Blume aus. So, Dala, jetzt schau, da hast jetzt eine Silberblume. Ui, die ist aber ganz anders als die im Schaufenster. Ja, das macht doch nichts. Schau, in jeder Gegend wächst eine andere Sorte von Blumen. Und bei uns wächst eben die da. Das ist nämlich eine, Pumuckl-Blume, ne? Eine Pumuckl-Blume. Mhm. Eine silbrige Pumuckl-Blume. Mhm. Oh, das ist ja ein bisschen knitterig. Ja, das ist ja gerade das Besondere, glaub mir's. Mach doch noch eine, die ein bisschen glatter ist vielleicht. Nein, nein, die machst du jetzt selber. Kannst ja alle Papieren da zuerst glatt streichen, nicht? Und dann alle erst glatt streichen? Erst glatt streichen, ja. Das ist aber viel Arbeit. Weißt du was? Knitterig glitzert ja viel mehr. Mhm. Ich mache auch Knitterblumen. Viele, viele Knitterblumen. Also die ganze Werkstatt voller Silber-Knitterzitterblumen. Weißt du was? Wir machen aus deiner Schreinerwerkstatt eine Blumenwerkstatt. Ui, da werden die Leute aber staunen. Ja. Der Meister Eder nahm an, dass der Pumuckl, der ja nicht sehr viel Geduld hat, 2 oder 3 Blumen fabrizieren würde und dass damit die Sache ausgestanden wäre. Aber er irrte sich. Der Pumuckl war mit Feuereifer bei der Sache. Und da er sich die Arbeit sehr erleichterte, indem er die Silberpapiere einfach irgendwie zusammendrehte, entstand ein ganzer Berg recht eigentümlicher Silberpapiergebilde. Schau, 1780 Stück hergestellt in der Werkstatt von Knittermeister Eder. Ja. Das ist schön. Ja, ja, sehr schön. Die reinste Massenfabrikation. Ja, ja, das war ja auch große Arbeit. Ja, ja. Und jetzt kommt das große Vergnügen. Also jetzt kommt Blumenwerkstatt machen. Da muss jetzt also überall, wo ein Schreinerwerkstattbrett ist, da muss jetzt eine Pumuckl-Werkstattblume hin. Also da und da und da da. Du bist wohl narrisch. Ja, wie sieht denn das aus? Schön sieht das aus. Geh zu, wir haben doch nicht Fasching. Nein, einen Fasching haben wir da herin nicht, sondern einen Pumuckl, der die schönsten Silberblumen macht. Und hier muss auch noch eine Blume hin. Und deine dumme Sägemaschine, die sieht ja mit Silberblumen viel schöner aus. Nein, also das geht zu weit. Das kann ich nicht brauchen. Wenn ich die Säge anstelle, dann fallen doch deine Blumen runter. Das macht doch nichts, wenn die Silberblumen runterfallen. Das ist ja was Schönes. Runterfall-Silberblumen. Nein, du kannst Silberpapieren um dein Bett herum hinlegen. Das sind keine Silberpapieren mehr, das sind Pumuckl, Glitzer, Glimmer, Silberblumen. Ja, von mir aus, aber nicht an meiner Säge da. Schau, Pumuckl, ich zersäge ja die schönen Blumen bloß. Tu's doch runter und über dein Peterl. Und unter und über deine Bretterl. Nein! Ja! Pumuckl, Kramerin kommt über den Hof, bitteschön, tu deine Blumen weg. Die ganze Straße lacht mich ja aus, wenn die das weitererzählt. Nein, nicht so fest anfassen. Meine Blumen! Oh, schau her, da über dein Peterl sehen's doch ganz schön aus, komm. Herr Eder. Ja, grüß Gott, Frau Zange. Grüß Gott. Sie, Herr Eder, mir ist die Armlehne da vom Stuhl abgebrochen. Mhm. Könnten Sie das vielleicht richten? Ja, freilich, das kann man schon zusammenleimen. Ja. Ja, Herr Eder, ja, was haben Sie denn da? Ja, das sind Silberpapieren, halt so eine Spielerei. Spielen Sie auch so gern mit Silberpapieren? Ja. Mein Mann selig, der hat immer so Störche und Kelche draus gemacht. Was weil jetzt da sagen? Haben wir oft gelacht. Mhm. Ja, man macht halt sowas einmal zum Spaß. Nicht? Schaut wie eine Dekoration aus. Ja, schon, aber... Also, Herr Eder, ich bin da wie ein kleines Kind. So? Ich mag's, wenn wo was glitzert. Der Mensch, der braucht ja auch ein bisschen was fürs Gemüt. Ja. Hoffentlich meinen Sie jetzt nicht, dass ich mich jetzt von Möbel auf Silberblumen umstelle. Na, Herr Eder, das glaube ich nicht. Aber dass Sie gerne ein bisschen spielen, das ist ja gerade das Künstlerische an Ihnen. Ach so. Mhm. Ich bewundere ja auch immer wieder das kleine Bettel da. Ja. Wenn ich noch ein Kind wäre, meine Eltern, die müssten mir das kaufen. Mitsamt den Silberblumen drumherum. Mitsamt? Ja. Wenn der Pumuckl nicht unsichtbar gewesen wäre, dann hätten die beiden gesehen, wie der kleine Kobold vor Stolz glühte. Kaum war die gute Frau Zangl draußen, da ist der Pumuckl mit einem Satz auf die Hobelbank gesprungen. Hast du das gehört? Sie würde meine Silberblumen kaufen. Mhm, ja. Sehr schade, dass sie kein Kind mehr ist. Sehr schade. Ja. Dann würde ich viel Geld bekommen und noch mehr Silberblumen machen. Und dein Bett wärst auch los, gell? Nun, dann ist es ja nicht mehr ganz so schade, dass sie kein Kind mehr ist. Eben. Aber dafür hat sie aber was Künstlerisches in sich. Mhm. Und wer das in sich hat, der ist, also ich weiß ja nicht genau, was der ist, aber jedenfalls ist er sehr nett. So jemand. Naja, ob das Künstlerische in der Frau Zangl sehr ausgeprägt ist. Ja, das ist sehr ausgeprägt. Sehr ausgeprägt ist das. In mir ist das ja auch sehr ausgeprägt. Prägt, ja. Also da werde ich jetzt weiter prägen. Eine Blume präge ich hier hinein und eine, die prägt sich hier so richtig schön hier in dem Schlüsselloch. Und eine Schlüsselloch-Prägeblume muss ich noch hier rein. Du, jetzt mach mich nicht narrisch, Pumuckl. Ich hab gesagt, um das Bett rum von mir aus. Aber bitte nicht überall hin. Überall muss man's hin prägen. Weißt du, der Mensch braucht ein bisschen was fürs Gemüt. Was für den Magen darum. Das ist für das Gemüt, die Blum. Ui, die Blum, ja. Ja, das ist ein altes Koboldsgemüt. Ja, jetzt hör auf. Ja. Ich habe ja schließlich nicht nur solche Kunden wie die Frau Zange. Wenn da eine Kundschaft mit Geschmack reinkommt, die geht ja rücklings wieder raus. Ja, soll sie doch. Die kann ja rücklings wieder rausgehen. Dafür kommt ja jemand anderer vielleicht vorderrechts wieder rein. Pumuckl, der Herr Kraus kommt. Du, das zeigt der Weg, der Herr Kraus ist ein seriöser Herr. Meine Blumen sind auch jös. Seriös? Ja, sag ich ja, die sind sogar sehr jös. Ja, nicht nur sehr, sondern äußerst jös sind die. Und darum bleiben diese jösen Blumen hier. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott, Herr Kraus. Dass Sie auch wieder mal vorbeikommen. Herr Eder, ich habe in einem Antiquitätengeschäft dieses Kästchen entdeckt. Mhm. 17. Jahrhundert. So. Also ein Schatz. Ja, ja. Man müsste nur den einen Fuß etwas reparieren. Sie haben doch so viel Sinn für antike Sachen. Ja. Aber was haben Sie denn da? Und hier auch. Überall steckt Silberzeug. Hat das irgendetwas zu bedeuten? Neue Kennzeichen der verschiedenen Holzsorten? Nein. Das war nur ein Kind. Das war zu Besuch da und mit irgendwas muss man ja die Kinder beschäftigen. Nicht? Ach, das sollen wohl Blumen sein. Ja. Ja, ziemlich miserable Exemplare. Naja, er kann es halt nicht besser. Nicht? Ja. Oh, sagen Sie das nicht. Jedes Kind kann angeleitet werden, etwas besser zu machen. Ja, so ernst habe ich die Sache nicht genommen. Ne? Eigentlich sollte man alles, was ein Kind tut, ernst nehmen, ja. Wenn es um Geschmacksfragen geht. Ja. Entschuldigen Sie die Einmischung. Ja, Pütchen, Sie haben ja nicht Unrecht, aber man kann... Man kann ja auch rücklings hinausgehen. Wie bitte? Ich meine, man kann ja nicht immer gleich rücklings wieder rausgehen, wenn ein Kind reinkommt. Ne? Nein, belehren sollte man es. Dabei bleiben und Unsinn verhindern. Mhm. Jetzt habe ich mich an irgendetwas gekratzt. Ich sehe zwar nicht an, was? Ja, also ich schaue, was ich mit dem Fuß von dem Kästchen da machen kann. Ich tue mein Bestes, Herr Kraus. Ja, das ist reizend von Ihnen. Reizend. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen. Und nichts für ungut, wegen dieser Blumen. Na, woher denn? Nein. Auf Wiedersehen, Herr Kraus. Ja, auf Wiedersehen, Herr Eder. Alles für ungut, alles! Oh, wenn der keinen so dicken Anzug angehabt hätte, dann hätte ich ihn noch viel mehr gekratzt und gekniffen und Unsinn, hat er gesagt, Unsinn. Und dann hat er noch gesagt, missratene Exemplare. Exemplare. Das ist ja noch viel schlimmer. Du wirst ihm keinen Fuß an sein Kästchen machen. Du wirst ihm sagen... Gar nichts werde ich ihm sagen. Der Herr Kraus ist ein alter Kunde von mir und den lasse ich mir von dir nicht vertreiben. Und überhaupt, was fällt dir denn ein, dass du da laut dazwischenredest? Ja, wenn ich leise dazwischenrede, hört es ja niemand, oder? Und du hast auch noch gesagt, dass er recht hat. Der hat überhaupt nicht recht, hat er dieser Geschmacksfragerich. Abwehren sollst du das. Er gehört abgewehrt. Rücklings gehört er ab. Rücksichtslos, wenn schon, rücksichtslos. Und du hast kein einziges liebes, nettes, schönes Wort über meine Blumen gesagt. Dabei hast du doch auch eine Silberblume gemacht. Und meine Silberblumen zuerst auch schön gefunden. Ja, Pumuckl, ein paar schon, aber die sind nicht schön. Die kommen weg und zwar gleich. Die Frau Zangel hat gesagt... Jeder kann sagen, was er will, aber getan wird teuerin, was ich will. Verstanden? Die kommen weg. Nein, die bleiben da. Die sind künstlerisch. Oh, Muckel, gib doch zu, dass die greislich sind. Das sind ja die Gräuslichen, sind ja die Schönsten. Die will ich aufheben. Aber nicht da herinnen. Gut. Lebe nicht da herinnen, sondern da draußen. Ja, wirf's draußen in die Abfalltonne, da sind's gut aufgehoben. Nein, ich weiß schon, wo sie gut aufgehoben sind. Sehr gut sogar. Ich weiß einen feinen Platz, wo Blumen hingehören. Hoho, du wirst dich wundern. Ja, wo denn? Und alle Leute werden sich wundern. Meine Blumen, das sind Wundernblumen. Sie wachsen in deinen Blumenkästen vor dem Fenster. Oh mein. So, die echten Blumen, die sind ja schon so gelb und scheußlich und abgefallen. Und tatsächlich ist es sehr gut, wenn was silbern ist und nicht abfällt. Ja, meine Blumen, die fallen auf, die fallen nicht einfach ab. Jawohl, und wenn die Sonne scheint, dann glitzert und glitzert und glitzert das. Und der dumme Herr Kraus, der kann sagen, was er will. In Kästen müssen Blumen. Herr Kraus muss dann verstummen. Oh, das ist ein sehr schöner Reim. Das ist ein... Hallo? Hallo, hörst du? In Kästen müssen Blumen, Herr Kraus muss dann verstummen. Ist ein feiner Reim, nicht wahr? Das heißt aber gar nicht verstummen, Pumuckl. Doch. Verstummen ist nämlich so stumm, dass man nicht mal mehr richtig sagen kann. Und außerdem kann ich ja auch nicht sagen, in Kästen müssen Blumen, Herr Kraus muss dann verstummen. Das geht auch nicht. Der Meister Eder hat es daraufhin aufgegeben zu streiten. Er verstummte und dachte, dass er bei günstiger Gelegenheit den Silberschmuck in den Blumenkästen einfach stillschweigend verschwinden lassen würde. Dieser diplomatische Vorsatz wurde allerdings von der Hausmeisterin durchkreuzt, die auf dem Weg zu den Abfalltonnen an den silberpapierbestückten Blumenkästen vorbeikam. Ja, was ist denn da passiert? Wer hat denn da seine ganzen Zigarettenpapieren in die Kästen gestopft? Ja, sowas. Herr Eder! Ja, was ist denn? Haben Sie das schon gesehen? Da hat jemand Ihre Kästen verziert. Ja, ich hab's schon gesehen. Das waren sicher wieder die Lausbuben. Warten Sie nur, ich muss sowieso zu den Tonnen. Ich werf das ganze Klump gleich mit weg, gell? Und noch ehe sich der Pumuckl vor Schreck recht fassen konnte, stopfte sie die ganze Pracht in ihre Kübel und trug sie zu den Tonnen. Der Pumuckl machte vor Empörung einen seiner höchsten Sprünge senkrecht in die Luft. Also das darf sie doch nicht. Da muss ich ja gleich die... ich will meine Blumen wieder haben. Ich hole sie aus der Tonne und ich zwicke und picke und packe und hacke diese Hausmeisterin. Ich lasse mir das nicht gefallen. Und meine Blumen, die lassen sich das auch nicht gefallen. Pumuckl, sei still, die Hausmeisterin kommt noch einmal. Nein, ich bin gar nicht still. Sei nicht so, Pumuckl, da ist das Stück Schokolade. Ich steck das gleich im Mund. Doch, so. Mir ist gar nicht nach Schokolade. Mir ist noch nach Blumen. Also wissen Sie, Herr Eder, Ihre Blumenkästen sehen ja wirklich ein bisschen leer aus. Ja, das ist halt um diese Jahreszeit nicht anders. Sie, nicht? Ich hab da was für Sie. Ich bring Ihnen ein paar künstliche Blumen aus Kunststoff. Was? Unverwüstlich, sag ich Ihnen. Da kann's drauf regnen und drauf schneien. Na, danke schön. Ich tu die Kästen über den Winter sowieso in den Keller. Die Arbeit können Sie Ihnen doch sparen. Die Blumen schauen so echt aus, dass meinen, es ist Sommer vor Ihrem Fenster. Ja, ich hab's aber gar nicht mit Kunstblumen. Ja, aber heutzutage wird viel dekoriert damit. Der Metzger von zum Beispiel hat's in seinem Schaufenster stehen. Ich bring's Ihnen gleich, gell, Herr Eder? Das geht mir grad noch ab. Herrin Silberblumen, draußen Kunststoffblumen. Du musst es ihr verbieten. Wenn du es mir verbietest, dann musst du es ihr auch verbieten. Pumuckl, ich kann doch die Frau Reindl nicht beleidigen. So. Aber mich kannst du beleidigen. Ich bin so beleidigt, dass es beleidigt gar nicht mehr geht. Ach, und jetzt bringt sie es ja schon daher, ihre Kunststoffblumen. So, Della, jetzt werden Sie es gleich sehen. Wie gut, dass die ausschauen. Die brauchen Sie nämlich nur in die Erde stecken. So. Und dann schaut es ganz echt aus. Das ist ein schönes Rot, gell? Da kommt die Natur ja gar nicht mehr mit. Mhm. Was sagen Sie jetzt da dazu? Ja, da kann man gar nichts sagen. Also, Dankeschön. Bitteschön. Ist wirklich gern geschehen, Herr Eder. Ja. Ich bin froh, dass ich mit dem Zeugs noch jemand habe Freude machen können. Mhm. Und jetzt muss ich wieder heimgehen, gell? Ja. Das wird sich wirklich gut machen. Das habe ich mir gar nicht gedacht, dass sie so schön sind, meine Blumen. Wiederschauen, Herr Eder. Ach, wiederschauen. Das macht sich gar nicht gut. Das macht sich überhaupt nicht gut. Meine Silberblumen waren viel schöner. Ich werde sie sofort aus der Tonne holen. Nein, Birnbaum und Hollerstaun, es ist Ruhe. Die Blumenkästen kommen in den Keller mitsamt alle Blumen, Basta, und alle Silberblumen dazu. Die um mein Bett, die dürfen bleiben. Das hast du gesagt. Ja, aber auch nicht für alle Ewigkeit. Nein, gell? Nicht für alle Ewigkeit, sondern für alle Pumuckl. Also heute darfst du es lassen. Aber noch ehe der Herr Kraus sein Kastel holt, kommen Sie wieder weg, gell? Aber nicht in die Tonne und nicht in den Keller. Von mir aus tu es in eine Schublade. Und jetzt kein Wort mehr drüber. Ich arbeite jetzt. Ja, du arbeitest und ich setze mich in mein Bett zwischen meine Silberblumen. Von mir aus. Der Pumuckl setzte sich in sein Bett und das wurde ihm bald so langweilig, dass er einschlief. Etwas unsanft wurde er von einer Silberblume geweckt, die ihm auf die Nase fiel, weil sie nicht richtig befestigt war. Er steckte sie etwas unwillig unter sein Kissen. Aber da knisterte sie, sodass er nicht weiter schlafen konnte. Und als er dann aus seinem Bett heraussprang, sprang er mit beiden Füßen wieder in eine Silberblume. Und da fand er, dass die Silberblumen eigentlich rechte Ärgerblumen waren. Das gab er natürlich nicht zu, aber das brachte ihn auf eine Idee. Als er am nächsten Tag für kurze Zeit allein war, öffnete er vorsichtig das reparierte Kästchen von Herrn Kraus und zog eine kleine Schublade heraus. Meister Eder hat doch gesagt, dass die Blumen in eine Schublade kommen sollen. Die hier ist zwar ein bisschen klein, aber Silberpapierblumen kann man ja auch ganz klein zusammendrücken. So klein, dass sie richtige missratene Exemplare werden. Missratene Exemplare für missratenen Herrn Kraus. So, so, so, hinein mit euch, du und du und du. Ihr seid lauter Geschmackfragen, seid ihr, jawohl. Und wenn jetzt der Herr Kraus die Schublade aufmacht, dann kann er von mir aus den ganzen Tag nach eurem Geschmack herumfragen. Und ihr werdet ihm eine schöne Antwort knistern. Als der Meister Eder zurückkam, war er sehr erstaunt und erfreut, dass die Silberblumen weg waren. Und als er den Pumuckl fragte, wo er sie denn hingetan habe, sagte der Pumuckl, in eine Schublade. Und das war nicht gelogen. Es dauerte auch gar nicht lange, da kam der Herr Kraus, um sein Kästchen abzuholen. Das ist ja wunderbar, Herr Eder, dass mein Kästchen schon fertig ist. Ja. Sehr schön haben Sie es repariert, so. Sehr schön. Mhm. Naja, die Leute im 17. Jahrhundert hatten eben noch Geschmack. Ja, das kann man sagen. Übrigens, bei Geschmack fällt mir ein, hoffentlich haben Sie mir das mit den Silberpapierblumen nicht verübt. Aber nein, ganz bestimmt nicht. Ja, ich sehe, Sie haben sie inzwischen weggeworfen. Ja. Hoffentlich bin ich nicht daran schuld. Nein, die hätten so und so weg müssen. Ah ja, man will das Zeug ja wieder loshaben. So ist es ja. Seltsam. Mich macht Silberpapier immer etwas nervös. Ja. Ja, ich kriege von dem Knistern Gänsehaut. Aha. Ja, sowas gibt's, ja. Aber mir schenkt ja auch niemand Silberblumen. Ja. Ja, was bin ich Ihnen jetzt schuldig? Ich schicke Ihnen die Rechnung zu. Ach ja, ist gut. Also, vielen Dank für die prompte Arbeit. Mhm. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, bitte schön. Auf Wiedersehen, Herr Gras. Auf Wiedersehen. Und viel Vergnügen zu Ihrer Gänsehaut. Ich verüble Ihnen überhaupt nichts, Herr Kraus. Die Leute aus dem 17. Jahrhundert haben ja so schöne Kästchen für Silberpapierblumen gemacht. Die hatten eben Geschmack und waren noch nicht so nervös. Und nur die Gänse hatten damals Gänsehäute. Aber heute... Du, Pumuckl. Was ist es? Hast du am Ende die Silberblumen in das Kästchen von Herrn Kraus getan? Ja, ich habe die Silberblumen. Oder sagen wir doch lieber die Silberblumen. Die Silberblumen, das reimt sich nämlich besser. Ach, was wird der Herr Kraus denken, wenn er das entdeckt? Also der wird sich denken, wie die krummen Silberblumen in das schöne Kästchen kommen und im dummen Krauskopf summen Silberblumen dann herummen. Ja, er ist im Stand und bringt sie mir wieder zurück. Ui, darauf würde sich ja nur Glück reimen. Zurück, Glück. Aber weißt du, so einen einfachen Reim mache ich nicht. Denn schließlich habe ich ja etwas Künstlerisches in mir, nicht wahr? Der Herr Kraus hat die Silberblumen nicht zurückgebracht. Vielleicht sind sie sogar immer noch in dem Kästchen und warten darauf, dass sie eines Tages entdeckt und dann belächelt werden. Oder weggeworfen. Mit Gänsehaut natürlich. Denn diese Vorstellung tröstete den Pumuckl am allermeisten.